Als ich in die Bahn ging, sah ich einen Mann, der zu einer Frau hinging und sie darauf ansprach, warum sie schwarz sei. Es war für mich sehr unangenehm und mir tat die Frau auch leid.